Ganz ausspannen bitte, ganz ausspannen. Speak so. Schultern nach vorne. Speak so. Speak so. Dazwischen stark einatmen. Die Nase einatmen. Speak softly. Speak softly. Lippen vorgeschoben. Stark einatmen. Zunge nach vorne. Langsam nach oben und nach unten. Speak softly. Speak softly. Speak softly. Etwas länger. Speak softly. Speak softly. Speak softly. Noch längere Vokale. Speak softly. Speak softly. Oh, Am Bauch mit den Händen. Sonst.